Gib mir das Mic und ich zeig dir was. Gib mir ne Zahl und paar Nuller, ich schreib dir was. Wenn du's dir leisten kannst, kriegst du paar Bars, hast es paar Gabe nicht. Geh und leih dir was, komm mir nicht mit nächsten Monat. Mieten gehen hoch wie Benzinpreise, alle müssen essen oder nix ist umsonst. Vögel meinen, ich hätte nix zu tun, und jeder meiner Trips ist umsonst. Von Bayern bis Hessen, Hessen bis nach NRW, Osten bis West, alle rufen Dirty Dick. A zu dem S, M zu dem O, was beats für umsonst? Ey, Blech, du Idiot, Blech! Mann, das Business ist einfach arm. Manager tragen 60.000 Bling an den Arm. Blenden mit ihrem Gucci, fahren die dicksten Car. Noch können dem Jungen nicht mal seine Gage bezahlen, verstehen? Zahl oder fick dich, zahl oder fick dich. Ich hol mir meinen Lohn, mach mein Ding und verpiss mich. Hab Liebe für die Fans, aber Hass auf das Business. Hass auf das Business, Hass auf das Business. Zahl oder fick dich, zahl oder fick dich. Ich hol mir meinen Lohn, mach mein Ding und verpiss mich. Hab Liebe für die Fans, aber Hass auf das Business. Hass auf das Business, Hass auf das Business. Ey, kein Wunder, dass alles kommt. Frag Azad, geh, frag den Ball. Keiner hat mehr Bock auf den schwulen Mist. Vögel sind fake wie deren YouTube-Clips. Zu viele Gangster, drum werden Hipster gepusht. Das Game ist gefickt wie ein Stricher im Busch. Rap wird zu Punk-Rock, kleine Kinder feiern es. Weil seiner Sidemann Ferry seiner von Deichkind ist. Zu viele Drogen, oder? Vielleicht genug gelitten. Ich meine, die Mucke ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Und Rapper machen nur noch Asche, wenn sie lutschen. Kurz vorm Dreh, ihre Augenbrauen zucken. Mit dem Snapback, Snapper-Cap, Pulli und Hemd. Lederdolce und Cabana-Strap, Hose zu eng, Schuhe zu groß, irgendwelche modischen Tags. Paar so fröhliche Beats mit ironischen Raps. Verpiss, zahl oder fick dich, zahl oder fick dich. Ich hol mir meinen Lohn, mach mein Ding und verpiss mich. Hab Liebe für die Fans, aber Hass auf das Business. Hass auf das Business, Hass auf das Business. Zahl oder fick dich, zahl oder fick dich. Ich hol mir meinen Lohn, mach mein Ding und verpiss mich. Hab Liebe für die Fans, aber Hass auf das Business. Hass auf das Business, Hass auf das Business. Zahl oder fick dich, mein Freund. Aber das hier musst du nicht bezahlen. Das kannst du dir umsonst runterladen. Anti-Industrie.